Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Heute in der Radionacht Jazz Tropical Riffs, ein Führer durch den Afro-Cuban Jazz, zusammengestellt von Karl Lippegaus, und das Ganze noch bis 6 Uhr. Der Ikonen des Afro-Cuban Jazz, der Vibraphonist Carl Tjeda, der übrigens schwedischer Abstammung war. Und hier sind wir jetzt mit der dritten Stunde der Radionacht Jazz, die heute ganz im Zeichen des Latin Jazz steht. Ein Begriff, den Ray Barretto oder Mario Bauza hassten, der sich aber dennoch durchgesetzt hat. Es gibt erstaunlich wenig an ausführlicher historischer Literatur zu diesem doch sehr populären Jazzstil. Die Geschichtsschreiber des Jazz haben lange Zeit die Musik, die aus Kuba kam, ignoriert. Der erste Stil war die Habanera, schreibt ein Autor, der schon früh ein Standardwerk zu dieser Musik geschrieben hat, John Storm Roberts. Mit einer Verbindung zum argentinischen Tango kam die Habanera direkt in Kontakt mit dem frühen Jazz aus New Orleans. Die meisten Latin-Formen sind erstaunlich resistent gegen einfache Beschreibungen, weil es um vieles hier geht. Einen Rhythmus oder auch einen Tanz, einen Stil oder mehrere, die Instrumente zu meistern. Es geht um typische Tempi und natürlich auch um Inhalte. Oft ist die Herkunft dieser Musik unklar und häufig ändert sie sich auch im Laufe der Zeit. Ein Kubaner namens Emilio Grenet nannte die Habanera, Zitat, unser vielleicht universellstes Genre. Das bekannteste Beispiel ist La Paloma, das für ein Volkslied gehalten wird in vielen Teilen der Welt. Die Habanera in Bizets Oper Carmen könnte man auch nennen. Doch sehen wir uns die Sache genauer an. La Paloma schrieb ein Spanier, der in Havanna lebte und vielleicht über Mexiko in die USA einreiste, wo man dieses Lied enorme Verbreitung fand. Der direkte Vorfahrer der Habanera war der Contradanza. Como un beso la traicionó y ese hombre nunca había querido. Y por eso fue que Juan la Peña lloró. Sucede que en los años como en la nieve fueron pasando. Ella sigue esperando aquel amor que nunca llegó. Ay, Juan la Peña, ahora me llora. Ahora me llora como quiero. Por aquí, Juanita por allá. Juana Peña ahora me llora. Ella que decía que no era traidora. Juana Peña ahora me llora. Juana Peña como llora la picarona. Juana Peña ahora me llora. Oye, Juanita Peña, tú pusiste la condena. Juana Peña, ahora me llora. Por mucho que me llames, a mí me da mucha Juana pena. Peña, ahora me llora. Juana Peña, ahora me llora. Juana Peña, ahora me llora. La merece por traidora. Juana Peña, ahora me llora. Juanita por aquí, Juanita por allá, coma. Juana Peña, ahora me llora. Como llora, como llora la traidora. Juana Peña, ahora me llora. Juana Peña, ahora me llora. Tommy Oliviencia und die traditionsreiche kubanische Gruppe Sierra Maestra. Sie gingen die Treppe hoch in Cesars Apartment und durch den Flur in die Küche, wo César gute Drinks für sie mixte. Im Wohnzimmer legte er eine von seinen Lieblingsplatten auf, Dance Mania von Tito Puente. Und dann setzten sie sich auf die Couch und tranken. Cornio, diese junge Frau, hatte Gefallen an ihm gefunden und nun schnurrte die Welt vor Wohlbehagen. Er hatte das Gefühl, dass Wohlwollen auf ihn einströmte, dass er der Mittelpunkt eines ihm günstigen und schönen Universums war. Ausgelaugt wie er war, döste Frankie bald ein. Doch César blieb wach, jubilierend und glücklich, als ob alles um ihn herum sich ihm liebevoll zuneigte. Die alte Couch, der Lehnstuhl, die viktorianisch aussehenden Stühle am Fenster, die er aus dem Keller raufgeholt hatte, der Farbfernseher mit seinem blauen Schirm, seine Conga, seine Maracas mit der Aufschrift Kuba, seine Stereoanlage, die schimmernden Rücken der alten und neuen Schallplatten im Schrank, die Flasche Rum, sein schwarzer Instrumentenkoffer, alles strahlte Liebe aus. Eine kleine kubanische Fahne auf dem Fernseher stehen und in der Zimmerecke einen kleinen Schrank, der dem Andenken an seinen Freund Nestor gewidmet war. Er selbst und Nestor und die übrigen Mambo Kings lächelten ihm jetzt zu. Von einem muschelförmigen Art Deco Podium ca. 1950. Und dann lächelten auch die anderen eingerahmten Bilder an der Wand. Fotografien von Tito Puente, Perez Prado und ja, auch das wieder er und Nestor in Pose neben Desi Arnaz. Oscar Hijuelos, die Mambo Kings spielen Songs der Liebe. Der Gitarrist Mark Rebo spielte Musik von Arsenio Rodriguez für sein Album Muy Divertido mit seiner Gruppe Los Cubanos Postizos. Das Wort Mambo kommt angeblich aus einer der Religionen des schwarzen afrikanischen Kuba. Das ist der Mayombe. Zum ersten Mal taucht dieses Wort in Bruca Manigua auf, Arsenio Rodriguez hat das Stück 1936 komponiert und benutzte dieses Wort, weil er zur Mayombe-Sekte gehörte. Arsenio hat viele Songs in ihrem Dialekt geschrieben und wenn man die ins Englische übersetzen könnte, würde man sehen, es sind wunderbare Gedichte. Mambo bedeutet so viel wie Fabel oder Erzählung. Und es war Pérez Prado, der von Mexiko aus sein Mambo Jumbo in den amerikanischen Mainstream injizierte. Das konnten weder Arsenio Rodriguez von Havanna aus noch wir in Kuba, erzählte Tito Puente. Das war der großartige Pianist Eddie Palmieri aus seinem Album Vortex mit Eddies Riff. Tatsächlich ein Klavierriff, das mich mittlerweile schon im Schlaf verfolgt. Denn so, zugegeben, würde ich wirklich gerne Klavier spielen. Sie hören die Radionacht Jazz im Deutschlandfunk heute mit einem Wegweiser durch den Afro-Cuban Jazz. In den 1950er Jahren fand ein Kurswechsel in der Latin Music statt. Sie erreichte ihre größte Popularität in den ersten Jahren der Dekade, aber auf Kosten einer Verwässerung, was nicht die besten Musiker und Bands betraf, sondern den Durchschnitt. Und damit erfolgte ein Niedergang als landesweit erfolgreicher Musikstil. In späteren Jahren verschanzten sich die besten Bands und man kehrte zu den Wurzeln zurück, um die Musik neu zu vitalisieren. Der Big Band Mambo in New York war noch immer sehr stark vertreten und der Latin Jazz, um dieses fürchterliche Wort nochmal zu benutzen, erreichte seine Maturität. Der Mambo eines Perez Prado erreichte als erster ein Publikum außerhalb der Latin-Szene. 2.500 Menschen feierten seine Band 1951 in Los Angeles, zwei Wochen später 3.500 in San Francisco. Und in New York hatte Prado mit seiner stark vereinfachten Mambo-Welle weniger Erfolg als die progressiveren Orchester von Machito, den wir jetzt hören, Tito Puente und Tito Rodriguez. Tito Puente war ein kreativer Künstler, der schon mit 17 Jahren bei Machito einstieg und Timbales spielte, dann auch Vibraphon. Perez Prado war mehr ein Showman. Das Palladium, ein Ballhaus, war das Zentrum des New Yorker Mambo-Fiebers in den 50er Jahren und dort regierte Machito mit dem fabelhaften musikalischen Direktor Mario Bausa, einem Trompeter, der nur selten Soli spielte, aber viel arrangierte. Und hier ist eines ihrer Glanzstücke, Gone City, komponiert von Chico Farrell. Thank you. llora, timbero llora, timbero malo llora, timbero llora, llorando al timbero llora, timbero llora cuando Malanga murió. Siento una voz que me dice, areniego. Siento una voz que me dice, Malanga murió. Siento una voz que me dice, areniego. Siento una voz que me dice, Malanga murió. Unión de Reyes llora a ese timbero mayor. Unión de Reyes llora a ese timbero mayor. Que viene regando flores desde La Habana, Morón. Que viene regando flores desde La Habana, Morón. Viene, viene regando flores desde La Habana, Morón. Mira cómo lloran al timbero, llorando al timbero. Führer durch den Afro-Cuban Jazz, heute in der Radio Nacht Jazz hier im Deutschlandfunk.